Du bist auf Allahs Erde. Atmest von seiner Luft, trinkst von seinem Wasser, isst von seinen Gaben, gehst auf seinen Boden, atmest seine Luft. Und dann widersetzt du mich ihm. Und dann sündigst du mit mir, während er dich sieht. Und während du sündigst, ist er trotzdem mit dir barmherzig. Und diejenigen, die etwas, wenn sie etwas Schändliches tun oder in sich selbst ungerecht sind, gedenken sie Allah. Gedenken sie Allah. Und somit bitten sie um Vergebung für ihre Sünden. Und wer vergibt die Sünden außer Allah? Wer vergibt die Sünden außer Allah? Wer kann dir deine Sünde vergeben außer Allah subhanahu wa ta'ala? Wer kann dich von deiner Schuld befreien außer Allah subhanahu wa ta'ala? Und sie beharren nicht auf das, was sie taten, während sie es wissen. Das sind die Eigenschaften. Und das sind die Bedingungen für Tauba. في الزمان الأول يا من يرى يا من يرى ما كان مني في الزمان الأول ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير إلهي ابتليتنا فما وجدتنا صابرين وأنعمت علينا فما وجدتنا شاكرين فلا أنت زدت البلاء لقلة صبرنا ولا أنت رفعت النعم لقلة شكرنا إلهي كم من زلة لي في البرايا فعبدت أناملي وقلعت سني إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني وما لي حيلة إلا رجائي وعفوك إن عفوت وحسن ظني يظن الناس بي خيرا وإني لشر الخلق لو لم تعف عني وأشهد أن أستاذنا وحبيبنا ومعلمنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. إن البرية يوم مبعث أحمد نظر الإله لها فبدل حالها. بل كرم البشرية حين اصطفى منه خير البرية نجمها وهلالها، لبس المرقع وهو قائد أمة جبت الكنوز فكسرت أغلالها. لما رآها الله تمشي نحوه لا تبتغي إلا رضاه سعى لها. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ليبيك شويستا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Es ist mir eine besondere Ehre, unter euch zu sein. Und es ist mir eine besondere Ehre, hier zu euch zu sprechen. Und wer weiß, wie lange ich noch zu euch sprechen werde. Wer weiß, vielleicht ist das letzte Mal, dass ich zu euch spreche. So wisst als erstes, dass ich wallahi euch alle für Allah liebe. Wir brauchen zwei Freiwillige noch für Wachdienst. Allah hat zwei sind schon aufgestanden. Ja, lass dir. Magst du gehen? Magst du gehen? Ja? Magst du oder magst du nicht? Ja, kannst du gehen? Aber sie hat sich schon mal. Wisst, dass ich euch für Allah Azza wa Jalla liebe. Und wisst wallahi, das soll einmal gesagt werden. Und es soll einmal gesagt werden, dass ich wallahi keinen Groll oder Feindschaft oder Neid oder Hass in meinem Herzen gegenüber irgendeinem Muslim empfinde. Wisst das und merkt euch das gut. Und wenn ich sage Muslim, dann meine ich damit nicht 0815 Muslim, sondern ich meine Muslim. Muslim, der sich Allah Azza wa Jal ergibt. Weil was ist Islam, wie wir gelernt haben? Al-Islam huwa al-istislamu lillahi bit-tawhid wal-inqiyadu lahu bit-ta'a wal-bara'atu min ash-shirk. Der Islam ist die Ergebung, die Ergebenheit zu Allah mit dem Tawhid. Und die Unterwürfigkeit zu ihm mit der Gehorsamkeit. Und die Lossagung vor Schirk. Jeder, der das verwirklicht, ist mein Bruder. Und ich schwöre, oder meine Schwester, und ich schwöre bei Allah, der die Himmel erschaffen hat und erhoben hat, wallahi, mein Blut vor eurem Blut. Ich opfere alles, was ich habe, für euch. Das soll einmal gesagt werden, damit es eine Klarheit gibt. Wenn es einmal oder oft dazu gekommen ist, dass ich hart geschrien habe, dass ich hart geredet habe oder geschrien habe oder vielleicht Worte verwendet habe, die vielleicht verletzend sind oder die vielleicht einer oder eine nicht gefallen hat, dann ist das wallahi nur aus Liebe gekommen. Und ich schwöre das bei Allah. So wie Sheikh al-Islam in Taymiyyah gesagt hat, der Muslim kann auch hart zu seinem Bruder sein. Wie die Hand, wenn auf der Hand ein bisschen Schmutz ist, benötigst du manchmal auch ein bisschen eine Art von Härte, um diesen Schmutz zu beseitigen. So wendest du ein bisschen Härte an, um diesen Schmutz zu beseitigen. Würdest du diesen Schmutz lassen, würde sich wahrscheinlich das infizieren und. Wäre der Schaden viel größer dann später. Oder wenn du eine Wunde hast und du gehst zum Arzt, er tut dir weh. Stimmt oder nicht? Er näht dir diese Wunde, du hast Schmerzen dabei. Aber im Endeffekt ist dieser Schmerz gut für dich. Und Wallahi, das ist genauso. Manchmal sind harte Worte auch gut und angebracht und nötig. Aber Wallahi, ich habe niemals beabsichtigt, jemanden damit zu verletzen. Ja, inshallah. Besser. Ich habe niemals beabsichtigt, jemanden damit zu verletzen. Oder jemanden damit nahe zu treten. Aber liebe Geschwister, seien wir ehrlich. Wie oft diese Themen, die ich angesprochen habe, wie oft wurde sanft darüber geredet? Wie oft? Hat sich was getan? Haben die Leute es kapiert? Aber jetzt kapieren sie das. Verstehen sie das. Auch wenn sie dann nachher über mich schimpfen. Aber sie verstehen es zumindest. Zumindest wird dann darüber gesprochen. Auch wenn auf die Kosten von meiner Ehre und meinen Ruf und meine Würde, dass dann über mich gesprochen wird. Aber zumindest wird das Thema aufgemacht. Wie lange waren bestimmte Themen zu? Niemand hat darüber gesprochen. Niemand. So, Wallahi, das war meine Absicht. Das war die einzige Absicht. So, verzeiht mir inshallah azzawajal. Und seid mir nicht böse, inshallah, und möge Allah Azza wa Jal mir vergeben und euch. Und möge Allah Azza wa Jal uns unter seinem Schatten an dem Tag sammeln, an dem es keinen Schatten gibt außer seinem Schatten. Wallahi, es war mir eine Ehre, zu euch zu sprechen, immer. Und ich habe, yani, niemals irgendjemanden damit angreifen wollen. Außer die Mubtadi'a und die Tawarit und die Kreuzzügler und die Murtadin. Ja, aber einen Muslim, Wallahi, habe ich niemals angreifen wollen. So betrachtet das und vergisst das nicht bitte. Okay? Und jeder oder jeder Bruder, oder jede Schwester, die das Gefühl haben, oder die ihren Recht von mir haben wollen und mir nicht verzeihen können, außer dass sie Rache haben oder das gleiche, eine Vergeltung bekommen, so bitte, kommt und nehmt euch euren Recht. Mit voller Zufriedenheit. Kommt und nehmt euch euren Recht. Hier und jetzt. Oder nach, oder morgen, oder übermorgen, egal wann ihr wollt. Ich möchte heute eine Sache ansprechen. Ich möchte über die Taube sprechen. Taube. Die Reue. Taube ist eine der größten Gaben von Allah Azza wa Jal, die er einen gewähren kann. Die Reue. Allah Azza wa Jal sagt, قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. الله عز وجل sagt, sprich, o meine Diener, die gegen sich selbst übertretet haben, die gegen sich selbst übertrieben haben, verzweifelt nicht vor Allahs Barmherzigkeit. Gewiss, Allah vergibt die Sünden allesamt. Allah Azza wa Jal hat dich hier geehrt, indem er dich zu ihm bezogen hat. Ibadi, meine Diener. Allahu Akbar. Was für eine Ehre. Was für eine Würde. Sag, verzweifle nicht. Allah vergibt die Sünden allesamt. Und Allah Azza wa Jalla sagt: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Und diejenigen, wenn sie etwas Schändliches tun oder gegen sich selbst ungerecht sind, gedenken sie Allah. Gedenken sie Allah! Und somit bitten sie um Vergebung für ihre Sünden. Und wer vergibt die Sünden außer Allah? Wer vergibt die Sünden außer Allah? Wer kann dir deine Sünde vergeben? Außer Allah subhanahu wa ta'ala. Wer kann dich von deiner Schuld befreien? Außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und sie beharren nicht auf das, was sie taten, werden sie es wissen. Das sind die Eigenschaften. Und das sind die Bedingungen für Tauba. Das sind die Bedingungen für die Tauba, damit sie angenommen wird. Damit deine Reue angenommen wird, musst du erstens einmal, die Taube muss aufrichtig sein. Muss diese Reue aufrichtig sein. Das ist einmal das Erste. Dass du wirklich diese Sünde dein Herz zerbricht. Dass diese Sünde dir wehtut, dass du dich schämst für deine Sünde. Und Wallahi, du hast alle Recht dazu, dich zu schämen. Du bist auf Allahs Erde. Atmest von seiner Luft, trinkst von seinem Wasser, isst von seinen Gaben, gehst auf seinen Boden, atmest seine Luft. Und dann widersetzt du dich ihm. Und dann sündigst du gegen ihn, während er dich sieht. Und während du sündigst, ist er trotzdem mit dir barmherzig. Während du sündigst, ist er trotzdem mit dir barmherzig. Er lässt dich weiter atmen. Er lässt dein Herz weiter schlagen. Stell dir vor, dieser Herz, nur dieser Herz. Ja? Wie wir wissen, ist der Herz ein Muskel, der sich selbstständig, ja? das selbstständig dieses Blut pumpt. Stell dir vor, du müsstest das machen. Du würdest nicht schlafen können. Du würdest niemals zur Ruhe kommen. Während du sündigst, während du gerade deine Drogen reinziehst, während du gerade Sinne machst, während du gerade die Gebetszeit versäumst, während du gerade ihr Shabab, kommt auseinander, barakallahu fikum. Kommt auseinander, ja, damit ihr euch konzentrieren könnt. Komm, jeder sitzt sich alleine. Das ist wohl leider der Shaitan, der will euch ablenken. Barakallahu fikum. Während du gerade eine Gebetszeit nach der anderen versäumst, während du gerade, so gehen Tage und Monate und du hast dich noch nicht einmal für Allah vorgebeugt. Während du gerade von einem Spielcasino in den anderen gehst und einen Fußballmenschen in den anderen. Während du gerade mit Geld um dich wirfst, während die Muslime hungern. All das und er ist trotzdem mit dir barmherzig. Also hast du, solltest du dich was schämen, ja oder nein? Du musst dich schämen. Und von den Bedingungen auch der Reue ist, dass du wirklich mit aller Entschlossenheit vornimmst, dass du diese Sünde niemals wieder tust. Nicht wie manche Leute heute mit Taube spielen. Sag, ich mach die Sünde, dann bereue ich. Woher willst du wissen, dass du überlebst, bis du bereust? Woher willst du wissen, dass deine Reue überhaupt angenommen wird? Umar ibn Khattab. Umar ibn Khattab radiallahu anhu. Als er im Sterbebett lag, kamen die Menschen zu ihm und haben gesagt, du warst gut, du warst gerecht, du warst gottesfürchtig, du warst. Er sagt, sei still! Ich wünschte, ich wäre da rausgegangen, weder was für mich, noch weder was gegen mich. Er sagte, ich fürchte, dass ein Schaf in der Wüste gestolpert ist und Allah mich Yawm al-Qiyamah fragt, warum hast du ihm den Weg nicht geebnet, ja Omar? Das ist Taqwa. Das ist Gottesfurcht. Abu Bakr al-Siddiq, Abu Bakr al-Siddiq, der beste Mensch nach dem Propheten, fasst sich seine Zunge und zieht an ihr und sagt, Auradatni al-Mahalik hat mich ins Verdorben gebracht. Schaut, wie die mit sich selber abgerechnet haben. Schaut, wie die mit sich selber abgerechnet haben. Der eine von denen, wenn er eine Sünde gemacht hat oder was Falsches, der hatte sich ja selbst bestraft. Die haben sich gefürchtet, die haben gezittert. Die hatten Angst vor Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist der Iman. Und das ist die wahre Taube. Und nicht wie wir heute mit Taube spielen. Nicht wie wir heute mit Taube spielen. So, jeder von uns glaubt, wenn er sagt, Astaghfirullah, Khalas, die Sache hat sich erledigt. Wallahi, sie hat sich erledigt. Wallahi, sie hat sich nicht erledigt. Wie viel? Und jeder von uns soll sich darüber Gedanken machen. Wie oft hast du gesagt, Astaghfirullah, mit einem wahren, lebendigen, aufmerksamen Herzen? Heute sind das nur Wörter, die gespielt werden. Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Mehr nicht. Wann bist du das letzte Mal aufgestanden? Alleine. Und hast wegen einer Sünde geweint. Wann? Wann hast du bereut? Nein, wisst ihr, was die Katastrophe ist? Viele unserer Geschwister sind noch stolz auf ihre Sünden. Unsere praktizierenden Geschwister mit Bart oder mit Niqab, mit kurzer Hose oder eine Ocht. Wallahi, die geben noch mit ihren Sünden an. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sagt, ich war in der Jahiliya, habe ich das und das gemacht. Und gibt noch an, und wir haben das gemacht und ich habe die angemacht. Und die Ocht, der fängt an zu erzählen, ich habe das gemacht und das gemacht und das gemacht. Und hinter mir waren so und so viele Jungs so. Subhanallah. Subhanallah. Das ist Taube? Das ist Taube? Ist das wirklich Taube? Ist das wirklich Reue? Wo ist die Reue? Manche Sahaba, wenn sie sich an ihre Sünden erinnert haben, sind sie in Ohnmacht gefallen. Sind in Ohnmacht gefallen, weil sie sich verinnerlicht haben, dass sie dies und jenes gemacht haben, während Allah Azza wa Jalla zu ihnen sah. Die haben nicht damit angegeben. So wie Allah musta'an, eine Ocht erzählt und sagt, ich habe die ganze Disco heiß gemacht. Subhanallah. Schweig! Schweig! Bedecke deine Katastrophen! So wie du dich äußerlich bedeckt hast! Und der Bruder sagt, ich habe am Tag so und so viele Frauen oder Mädchen klargemacht. Allahu Akbar. Du gibst noch damit an. Schweig! Und Wallahi, viele dieser Gespräche finden in Allahs Haus. Die finden in Allahs Haus statt. Ist das Taube? Ist das wirklich Taube? Hast du geglaubt, wenn du dein Leben einfach geändert hast, hat dir Allah Azza wa Jalla vergeben? Nein. Du hast, Allah Azza wa Jalla sagt, إِلَى الَّذِينَ إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. Außer diejenigen, die bereuen und glauben und Gutes tun, denen wird Allah ihre Sünden zu guten Taten umwandeln. Du bist jetzt Amana. Du bist bei der zweiten. Allah sagt, die bereuen, glauben und Gutes tun. Du hast die zweite und die dritte Bedingung erfüllt. Du glaubst und du tust inshallah Gutes. Aber wo ist die erste Bedingung? Die Reue. Illa man taba. Wo? Wo ist die Taube? Ist das Taube? Ist das Taube, wenn ich mich nach Allah, wie manche es tun, nach Jahiliyyah-Zeiten sehne? Nach was sehnst du dich? Allah Azza wa Jalla sagt: وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا. Und ihr wart ganz, ganz nah am Feuer. An der Grenze vom Loch, vom Feuer. Und er hat euch davon errettet. Deswegen sagt Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam: drei Sachen. Wenn sie in dem Herzen von einem sind, dann findet er dadurch die Süße des Imams. Davon ist was, dass Allah unserem Gesandten ihm lieber sind als alles andere, dass er den Menschen nur liebt, er liebt ihn nur für Allah, dass er den Menschen liebt, er liebt ihn nur für Allah, und dass er es hasst, in den Kufr zurückzukehren, genauso wie er es hassen würde, oder wie er es hasst, in den Feuer geworfen zu werden. Dass man es hasst, in den Kufr wieder zurückzufallen. Genauso wie du es hasst, dass du vom Feuer erfasst wirst. Wo ist das? Stell dir vor, wie Allah Azza wa Jal barmherzig mit dir war. Du hättest genau in dieser Jahiliyyah sterben können. Du hättest genau auf diesen Zustand sterben können. Aber Allah Azza wa Jal hat dich gereinigt, hat dich erhoben von diesem Schmutz, hat dich rechtgeleitet, inshallah, zu bereuen. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, in einer einzigen Sitzung hat man von ihm mehr als 70 Mal gezählt, dass er um Vergebung bittet. Der Prophet bittet in einer Sitzung durchschnittlich über 70 Mal. Und als er gefragt wurde, ja Rasulullah, warum bittest du so viel um Vergebung, wo Allah Azza wa Jalla dir alles vergeben hat? Sagte er: Afala akunu abdan shakura? Afala akunu abdan shakura? Soll ich nicht ein dankbarer Diener sein? Soll ich nicht ein dankbarer Diener sein? Das ist Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Was ist denn mit uns? Wir, diejenigen, die das brauchen, diese Reue und diese Vergebung, was ist mit demjenigen, der es nötig hat, dass Allah Azza wa Jalla ihm seine Sünden vergibt? Und wallahi, wenn wir das begreifen und wenn wir das verinnerlichen, dann werden wir ganz anders mit unseren Sünden umgehen. Denn schau, ob du willst oder nicht, du wirst Sünden machen. Ob bewusst oder unbewusst. Aber wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat: Kullu ibn Adama khatta. Jeder Mensch ist was? Ein Sündiger. Ja? Und die besten Sündiger sind die Reuigen, die bereuen. Die sollen sich die Füße abfrieren. Sagt er, draußen steht die Polizei. Die sollen draußen bleiben. Khair inshallah, bleibt inshallah. Khair inshallah. Auf jeden Fall. Um mich kurz zu fassen, inshallah. Diese Sache, diese Angelegenheit der Reue, ist wallahi kein Kinderspiel. So komm zurück. Komm zurück und reue und bereue, bevor die Zeit zu spät ist. Denn wallahi, wenn deine Seele dasteht, wenn deine Seele kurz zum Austreten ist, wirst du bereuen, aber da wird dir keine Reue nützen. Wach auf und kehr zurück zu Allah subhanahu wa ta'ala. Kehr zurück zu seiner Religion. Kehr zurück zu seinem Weg. Bereut und bittet Allah azza wa jalla um Vergebung. Und ersetzt das Schlechte mit dem Guten. Wenn du eine Sünde machst, so waren die Sahaba, so waren die Salaf. Wenn du eine Sünde machst, ersetzt sie sofort mit einer guten Sache. Yani zum Beispiel, du hast jetzt eine Sünde gemacht, was machst du sofort? Spendest fi sabilillah. Du betest zwar Rak'an. Gleich etwas Gutes. Warum? Weil Allah azza wa jalla sagt im Koran, innal hasanat yudhibun as-sayyiat. Die guten Taten lassen die schlechten Taten vergehen. Löschen Sie. Verstanden? Deswegen achtet auf diese Sachen. Achtet auf diese Sachen. Und haltet auf diesen Weg fest. Haltet daran fest. Und spielt nicht damit. Wallahi, spielt nicht damit. Spielt nicht mit der Reue. Spielt nicht mit der Vergebung. Denn wallahi, Allah azza wa jalla, wenn er dir nicht vergibt, bist du verloren. Wallahi, du bist verloren. Und niemand kann dich retten. Niemand kann dir was tun. Wir sind hier nicht wie beim Christentum. Gehst zum Priester, zahlst 50 Euro und sagt dir, deine Sünden sind vergeben. Ja? Oder er sagt, nein, deine Sünde ist ein bisschen teuer, bezahlt noch 20 Euro. Ja? Das gibt es nicht bei uns. Du hast eine direkte Verbindung zu wem? Zu Allah subhanahu wa ta'ala. Denn Allah azza wa jalla sagt, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Und wenn meine Diener dich über mich fragen, so bin ich was? So bin ich nahe. Ich antworte den Ruf des Rufenden, wenn er mich ruft. Was wollt ihr noch mehr? Was wollen wir noch mehr? So lasst uns inshallah auf diesem Weg uns festhalten und lasst uns auf diesem Weg standhaft bleiben und lasst uns auf diesem Weg von denjenigen sein, die Allah azza wa jal immer um Vergebung bitten und lasst uns inshallah von denjenigen sein, die tatsächlich und wahrhaftig ihre Sünden bereuen. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.